Ein Sprecher der Gesellschaft in Liaoning des Generalverbandes der China-Koreaner nahm am 21. März eine Stellung unter dem Titel »Der Sieg der Kerzendemonstration gegen Bakune ist der Ausgangspunkt für die gesellschaftliche Umwälzung in Südkorea«. Darin unterstützte er aktiv den Kampf aller Kreise und Schichten in Südkorea für eine neue Politik, für ein neues System und für eine neue Gesellschaft mit dem Volk als Herr.